Ulrike Edschmid, die mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in ärmlichen Verhältnissen auf einer Burg in der Rhön aufwuchs, studierte in den 60er Jahren in West-Berlin. Hier lernte sie den Zürcher Werner Sauber, Sohn aus wohlhabendem Hause, kennen. Der anfangs eher unpolitische Filmstudent geriet nach dem Tod von Benno Ohnesorg und dem Attentat auf Rudi Dutschke in einen politischen Radikalisierungsprozess, der ihn in die linksterroristische Bewegung 2. Juni führte. Ulrike Edschmid, Mutter eines kleinen Jungen aus ihrer Beziehung mit Sauber, wollte diesen Weg nicht mitgehen. Sie entschied sich für einen Neuanfang und wurde in Frankfurt Lehrerin. Heute lebt sie in Berlin-Charlottenburg. Ich war immer irgendwie ein bisschen anders. Auf einer Burg gelebt, aber keine Adlige und keine Reiche, sondern eine Arme und ohne Vater. Und meine Mutter kam immer wieder Liebhaber, die sie aber immer wieder weggeschickt hat. Und hat ein sehr offenes Leben, sehr interessant war das Ganze eigentlich auch für uns Kinder. Das war ein ungewöhnliches Leben, ja. Auf nichts fundiert. Wir hatten wirklich nichts, ja. Wir hatten auch nicht das Gefühl, etwas zu vermissen. Aber ich war anders als zum Beispiel auch, als ich da in der Rhön, da von der Burg aus fuhr ich ja dann auch immer ins Gymnasium. Und da waren in meiner Klasse die Kinder von den Ärzten am Ort. Die haben ein ganz anderes Leben geführt. Da gab es andere Kindergeburtstage, hatten oft schon ein Auto oder wieder ein Auto nach dem Krieg. Und all das war bei uns nicht. Ich bin 1960 nach Berlin gekommen und ich wollte unbedingt nach Berlin, weil wir hier geboren sind. Für mich war das zurück. Das war meine Stadt. Und das heißt, wir haben uns alle anders orientiert. Wir haben nicht konform gelebt. Ja, wir sind auch nach Kreuzberg gezogen. Wir sind nicht damals nach Steglitz oder Lichterfelde gezogen, um nah an der Uni zu sein, sondern wir sind nach Kreuzberg gezogen in den Bäckerladen. Das war ein sehr, sehr armer Stadtteil damals. Da haben aber schon viele Künstler gewohnt. Und wir haben also wirklich an einer finsteren Ecke auch gewohnt. Und ich habe alleine gewohnt. Mein Mann war weg. Ich war vorher 4 Monate in Rom gewesen und habe da mit einer Freundin gelebt. Und dann kam ich zurück und dann war meine Ehe eigentlich zu Ende. Mein Mann war mit einer anderen Frau zusammen. Und ja, es ist immer die Frage, wie geht man mit so etwas um? Ich bin nach außen gegangen, ich habe mich nicht verkrochen, sondern bin unterwegs gewesen. Da bin ich in der Nacht aufgewacht und es war eine wahnsinnige Schlägerei vorm Fenster. Und es war die Nacht vom 2. Juni. Die Polizei war völlig überreizt mit diesem Scharbesuch und haben da einen Betrunkenen in der brutalsten Weise zusammengeschlagen. Das war das Vorspiel für mich. Und dann ging ich, als die Demonstration war, habe ich mich dann so mit dem Kinderwagen so rangeschlichen und bin da um die Oper rum unterwegs gewesen, aber sehr mit Abstand, weil das schon allein die Massen sehr beunruhigend waren. Und ich bin an dem Abend dann in die Akademie der Künste gegangen. Ich wusste noch nicht, was los war. Und da hörte ich dann von dem Tod von Benno Ohnesorg und da liefen die ersten Filme von Andy Warhol. Und so kam also die Avantgarde auf dem Gebiet und die sich dann als politische Avantgarde formende außerparlamentarische Opposition. Das waren so der Beginn von dem Ganzen. Und ich erinnere mich noch an diese Stimmung in der Akademie der Künste im Hansaviertel. Das war ganz kompliziert. Es ging was zu Ende, es fing was Neues an und ich war tief beunruhigt und gleichzeitig auch unglaublich neugierig auf alles und auch natürlich so verletzt, wütend. Da waren dann ganz viele Leute auch von der Filmakademie und ich kannte die ja auch alle und es war eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung da. Und das war ein sehr entscheidender Tag. Es war eigentlich der Ausgangspunkt für diesen ungeheuren Zorn, den man hatte, dass da für uns dieser Mörder Reza Pahlavi in die Stadt kommt und hier ein Ausnahmezustand hergestellt wird, in dem nichts mehr galt. Ja? Und wenn man gegen den demonstriert und die Studenten oder die jungen Leute, die haben ohne irgendwas in der Hand so auf der Straße gesessen und die Polizei kommt mit so langen Schlagstöcken auf die zu. Man konnte dahinter einfach nicht mehr zurück. Die Polizei hatte gezeigt, wozu sie fähig ist. Und dass sie im Dienste eines ausländischen Diktators arbeitet, das war eigentlich ungeheuerlich. Ich habe dann eben den Philipp Sauber kennengelernt an der Filmakademie. Und der war aus der Schweiz gekommen, viel jünger als ich, und hat dann diesen Film, auch einen einsamen Wanderer, gedreht. Zu diesem Zeitpunkt haben wir hier noch in Charlottenburg zusammen gewohnt, von 67 bis 69. Im Winter 69 haben wir eine Fabriketage in Schöneberg gemietet, vielmehr zwei Fabriketagen. Und diese Wohnung wurde dann sehr bekannt. Das war die sogenannte K88, Kommune 88. Bis dahin gab es die Kommune 1 und die Kommune 2. Also die haben nicht wir so genannt, sondern die Polizei hat die so genannt. Und dann, als wir und diese beiden Fabriketagen ausgebaut hatten und da eingezogen waren, dann kam der 4. Mai und der Einmarsch der Amerikaner in Kambodscha 1970. Und da gab es ja die vier Toten in Kent, Ohio, auf dem Campus der Universität. Und da gab es hier Demonstrationen und diesen sogenannten Anschlag aufs Amerikahaus. Und dabei, bei diesem Anschlag, wurden zwei Mitbewohner von uns verhaftet. Danach. Die wurden also in einem Auto angeblich dort gesehen. Danach waren unsere Fabriketagen Anlaufstellen für die Polizei. Das war aber nicht nur bei uns so, das war so üblich, dass wenn man einmal ins Visier geraten war, wurden bei allem, was in Berlin und in der Bundesrepublik passierte, wurden immer die gleichen Wohnungen durchsucht. Und dann stand am nächsten Tag in der Zeitung, also in München war ein Brandsatz in den Vorgarten des Richters so und so geworfen worden. Es wurden Hausdurchsuchungen in Berlin und München durchgeführt. Dabei wurde gefunden, das und das Material für Brandsätze, wurde aber nicht gesagt, in der Wohnung wurde das gefunden, in der Wohnung und in der anderen wurde nichts gefunden. Ne? Es waren aber verschiedene Gruppen, die da beteiligt waren und es ging ein paar Scheiben zu Bruch. Das war alles. Und es wurde als Riesenaktion beschrieben und Anschlag aufs Amerikahaus und so weiter. Und wir waren einfach so schockiert über das, was da passiert war, dass wir irgendwie was tun wollten. Ja? Die ganze Zeit wurden ja nun ständig irgendwie Black Panther umgebracht und war eine permanente Nachricht von solchen Geschehnissen. Permanent. Und zum kurzen Zeitpunkt wurde diese, also weiß nicht, ein paar Wochen vielleicht, diese Zeitung 883 bei uns herausgegeben. Wir hatten zwei große Fabriketagen und wir haben da oben ja so eine Art Studio eingerichtet, um mit Film arbeiten zu können und auch die Zeitung gemacht. Die Zeitung wurde immer mal wieder verboten. Die existierte schon, die Zeitung. Und 883 ist die Telefonnummer desjenigen gewesen, 883 und dann noch vier oder wie viel Ziffern hinten nach, der die Zeitung gegründet hat. Und in der Zeitung stand halt drin, dass der amerikanische Präsident ein Mörder ist. Ja? Und ja, das war eine sehr verbal radikale Zeitschrift, die hauptsächlich mit Parolen gearbeitet hat und wo einem wirklich Schamröte anfällt, wenn man die Sprache liest. Das ist eigentlich grauenhaft. Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die kaum gelesen. Wir haben immer, was weiß ich, irgendwelche Luftblasen oder Sprechblasen noch dazu ausgeschnitten und drüber geklebt und irgendwelche Polizisten sagen lassen, die dann irgendwelche Leute wieder verprügelten. Es war nur eine ganz kurze Zeit, dass diese Zeitung bei uns gemacht wurde. Die hat immer ihre Herausgeber gewechselt. Dann war sie aber auch von uns wieder verschwunden, weil wir im Zuge all dieser Auseinandersetzungen auch verhaftet worden sind und vier Wochen im Gefängnis waren, also ein Teil unserer Wohnung. Ich auch, ja. Und mein Sohn war verreist. Der war mit Freunden, hat eine lange Reise gemacht. Mit Freunden aus dem Kinderladen. Und ich habe immer nur die Tage gezählt, schaffe ich das, bis zur nächsten Haftprüfung wieder rauszukommen, bevor er zurück ist. Ich habe es nicht ganz geschafft, aber fast. Also wir sind mit erwiesener Unschuld aus dem Gefängnis rausgekommen. Es hatte einen Anschlag auf ein Polizeiauto gegeben, der uns in die Schuhe geschoben wurde, wie man das halt so gemacht hat. Es war ein Auto benutzt worden, es kamen Leute und haben sich ein Auto geliehen. Das Auto war auf Holger Mainz zugelassen. Und wir haben an dem Abend zusammengesessen und die Zeitung gemacht. Am nächsten Tag wurde er gesucht und dann ist er zur Polizei gegangen und hat gesagt, also wir waren das Alibi, also Philipp Sauber und ich, wir haben wahrheitsgemäß bezeugt, dass Holger Mainz nicht an dieser Tat, die mit seinem Auto geschehen war, beteiligt war, sondern dass wir zur Tatzeit mit ihm zusammen in der Fabriketage waren, ja. Ich glaube sogar, dass Otto Schily damals noch sein Anwalt war. Bin mir ziemlich sicher, dass er mit Otto Schily zur Polizei gegangen ist. Und das Alibi hat man uns nicht abgenommen, sondern hat uns gleich auch noch verhaftet. Mit Hilfe einer anderen Kronzeugin, die gesagt hat, das stimmt alles nicht, die waren das nicht, das waren andere, die Polizei in der Mangel hatte, sind wir rausgekommen. Da war eine Rohrbombe unter ein Polizeiauto geworfen worden. Und dann haben sie diese Rohrbombe unter uns, war eine Schlosserwerkstatt. Das war natürlich alles verführerisch für die Polizei. Und wir kannten die Schlosser und wir hatten irgendwie so Gestelle geschweißt mit denen. Und das war natürlich, ja, wir haben's, ja. Also da sind die Bomben. Und dann haben diese Schlosser unter uns, die haben, glaube ich, 12 Rohrbomben schweißen müssen. Die konnten das danach, ja. Rohrbomben gemacht. Und die wurden detoniert und dann wurde die Sprengkraft untersucht und so weiter. Also Materialprüfungsamt war sehr tätig. Und dann kam diese Aussage. Ja. Dann hat eine junge Frau, die wusste, wer das war, hat darüber ausgesagt. Und dann kamen wir raus. Danach brach auch einiges auseinander, ne, weil 2 fehlten, die wegen des Amerika-Hauses verhaftet waren. Die blieben ein Jahr. Die sind von der Tat freigesprochen worden, aber zivilrechtlich für den Schaden verantwortlich gemacht worden. Das ist eine Rechtsprechung, die ich nicht verstehe, aber es war so. Ja. Vermieter hat uns dauernd gekündigt, ja, aber das war also mehr komisch am Ende. Ja. Der hat ständig gekündigt und ständig die Kündigung wieder zurückgenommen. Ja. Dann muss man mit ihm trinken und dann hat das wieder. Solche herrlichen Vermieter gibt es gar nicht mehr. Ja. Er war eigentlich ein großer Säufer, der uns aber liebte irgendwie. Der fand uns auch toll. Aber dann sah er immer irgendwelche schrecklichen, verzerrten Fotos von den Menschen, die da immer durch den Hof gingen in der Zeitung am nächsten Tag. Und dann hat ihn der Schrecken gepackt und dann hat er ganz schnell gekündigt. Hiermit kündige ich, hat er immer nur geschrieben. Und dann haben wir wieder mit ihm, also Philipp Sauber, mit ihm getrunken und dann haben sie Brüderschaft getrunken und dann ging es weiter, ja. 2 waren im Gefängnis und Holger Mainz, der war eine Woche länger als wir in Haft, also war schon früher verhaftet, der hatte sich gestellt und war gleich verhaftet worden und der ging weg dann. Der schloss sich der RAF an. Was damals so, wir ahnten das, ja, aber darüber wurde nicht geredet natürlich. Und der ging weg und eine Freundin von mir ging auch weg. Die hat sich umgebracht später. Wir hatten das zu 6 angefangen, diese Fabriketage, unsere Wohnsituation. Und der Kinderwagen lief die ganze Zeit weiter. Dann waren wir auf einmal nur noch zu 2 in 600 Quadratmeter Räumen. Und das konnten wir ja auch gar nicht mehr tragen. Also da haben wir dann die Hälfte abgegeben. Und dann sind Leute aus dem Kinderladen mit uns eingezogen. Und dann hat sich die Situation verändert da, ja. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich manchmal noch mal davongekommen war, ja. Aber das hieß jetzt noch gar nicht, wir sagen jetzt nichts mehr und tun nichts mehr. Empörung war das Lebensgefühl damals. Das ist, kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass wir eigentlich mit ständiger Empörung durch die Welt gingen. Die Empörung fing an, wenn man mit dem Kinderwagen in die U-Bahn wollte. Ja. Die Empörung fing an, wenn die Kinder irgendwas bekritzelt haben und irgendwelche Leute sich darüber aufgeregt haben. die Beschneidung von Freiheit war an allen Ecken da. Die Repression war überall. Und wir mussten uns gegen viel, viel, viel mehr wehren als heute. Ich war unheimlich zerrissen, weil ich ja auch merkte, und das war eine große Zäsur in dem Leben mit Philipp Sauber, dass irgendwann, also ich merkte, dass er einen anderen Weg gehen würde. Und die Entscheidung, nicht weil eine Liebe zu Ende ist oder weil man einen anderen hat oder er eine andere hat oder so etwas, sondern weil mir da der Sinn verloren ging. Das hat alles dann auf eine Trennung hingesteuert, ja? Weil sein Weg in eine Richtung weiter ging, die ich nicht gehen wollte. Dazu muss ich sagen, dass ich das Leben mit meinem Kind war für mich ganz entscheidend. Das war für mich überhaupt der Auslöser zu sehen, also die Gesellschaft, die gesellschaftliche Wirklichkeit mit anderen Augen zu betrachten. Ich hätte sonst, wenn ich kein Kind gehabt hätte, da hätte ich alles Mögliche tun können. Es hätte mich an nichts gehindert. Ich hätte überhaupt nicht gesehen, wie das Leben, wie schwer es eigentlich ist, mit dem Kinderwagen in die U-Bahn runterzukommen, wo keine Aufzüge, keine Rolltreppen, wo einem auch nicht unbedingt jeder half. Ja? Also die Schwierigkeiten auch und auch, dass man das Kind anpassen musste an eine Norm, die ich nicht akzeptieren konnte. Also in dem Kindergarten sollte er alles immer aufessen, ja. Und ich habe ihn mal ein halbes Jahr mit Tricks, mit einer falschen Adresse in einen Kindergarten im Westend, also in Berlin im Westend, reingeschummelt. Und dann habe ich ihn da wieder rausgenommen, weil er geweint hat, wenn er dahin musste und weil er mit 2 Jahren keine Windel mehr tragen durfte. Und also diese Reglementierung, dass also die hauptsächliche Kommunikation in den Kindergärten aus Anweisungen bestand, das hätte ich nie mitgekriegt, wenn ich nicht ein Kind gehabt hätte. Das heißt, das Kind ist die Initialzündung für mich gewesen. Mit dem Kind war ich einerseits wie alle. Ich war Mutter, ich hatte ein Kind, was die meisten Frauen irgendwie erleben. Das hat mich auch integriert in die Gesellschaft. Und an dem Kind begriff ich aber auch, dass ich eigentlich vom Leben ganz wenig wusste. Und ich hatte mich eigentlich überhaupt nicht bewährt in der Gesellschaft. Ich habe nicht gearbeitet. Ich habe irgendwie mit meiner Doktorarbeit rumgefummelt, und die ich eigentlich nicht machen wollte. Ich wollte nicht Wissenschaftlerin werden und habe also einige Jahre diese Kinderladengeschichte gemacht. Und das war meine wichtigste politische Betätigung. Ich habe da viel gelesen darüber und mich damit beschäftigt. Aber jetzt wollte ich eigentlich etwas tun, was mir auch zeigt, was ist eigentlich an der Basis der Gesellschaft los. Und zu diesem Punkt kamen ja ganz viele. Manche sind dann in Betriebe gegangen, haben gesagt, wir wissen überhaupt gar nicht, wie die Arbeiter eigentlich leben, wie das ist. Und wir müssen das kennenlernen und wollten dann auch in Betrieben politisch tätig sein, agitieren. Und ich habe irgendwann beschlossen, jetzt wird gar nichts mehr mit Doktorarbeit gemacht, sondern ich werde Lehrerin. Und wollte nochmal ein Studium machen und in die Schule gehen. Die Pädagogik war eigentlich das Thema, mit dem wir uns ständig beschäftigt haben, auf diese oder jene Weise. Erziehungswissenschaften und Psychologie. Ganz viele Leute sind damals Erzieher geworden. Das waren die Berufe, bei denen man das Gefühl hatte, man kann richtig was tun in der Gesellschaft. Damals, als wir noch zusammen waren, hat es so in mir gearbeitet. Und besonders nach dieser Zäsur mit dem Gefängnis. Man weiß auch, dass es jetzt lange dauern wird, ja, bis man wieder rauskommt aus dem Gefängnis. Das habe ich ja gesehen, wie die Polizei in unserem Falle vorgegangen ist. Sie verhaftet Zeugen, ja. Ich musste mich neu formen. Ich musste einen neuen Ansatz für mein Leben finden. Ich musste mir überlegen, was will ich eigentlich in dieser Welt? Und mehr habe ich mich dann dahin entwickelt, dass das eine Arbeit ist, die ich tun möchte. Und für ihn war das eben anders. Für ihn war die Tatsache, unschuldig ins Gefängnis gekommen zu sein, unerträglich. War für ihn absolut unerträglich. Und das hat natürlich andere Konsequenzen gehabt. Und das war einer der wichtigsten Sätze, die er gesagt hat, als er aus dem Gefängnis kam. Und er hat gedacht, ich würde den Weg mit ihm gehen. Also man überlegt sich's ja erstmal, ja, weil Ulrike Meinhof war ja auch in gewisser Weise ein Vorbild. Ja. Die war ein Vorbild, weil die so großartige Artikel geschrieben hat. Das weiß ja heute kein Mensch mehr, wie toll die als Journalistin war. Und auch die Gudrun Enslin, Gudrun Enslin war ein ungeheuer engagierter Mensch, der ganz früh in der Friedensbewegung war. Und das waren ja auch eigentlich Frauenvorbilder. Wir reden jetzt über 1970. Also Gefängnis ist gewesen. Es war einiges passiert. Die RAF begann sich zu gründen. Ja? Die haben 1970 diese drei berühmten Banküberfälle gemacht. Innerhalb von wenigen Minuten, die fanden wir natürlich noch toll alle, ja, sowas. Wunderbar, die haben es denen aber gezeigt, ja so. Und die Sympathie war lange verbreitet. Aber es war noch nicht so klar, in welche Richtung die gehen würden, ja. Es gab keinen Toten, also keinen Toten, den sie zu verschulden hatten. Das ist ein großer Unterschied gewesen. Aber es gab diese Art zu leben, die ich eigentlich ganz furchtbar fand, wo man allmählich den Boden unter den Füßen verliert und den Bezug zur Realität. Und meine Verbindung zur Realität, zum Leben, würde ich sagen, zum Leben, meine Lifeline ist mein Kind gewesen. Dieses einfach Verschwinden aus den Zusammenhängen, die einen geprägt haben und getragen haben, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Empörung war unser Lebensgefühl, erinnert sich die Schriftstellerin Ulrike Itschmidt an ihr Leben in Berlin der 60er und 70er Jahre, das sie an den Rand des politischen Untergrunds um die RAF und die Gruppe 2. Juni führte. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Ingo Zander. Nächsten Sonntag erzählt in der Sendereihe der SPD-Politiker Jürgen Schmude, Minister, Präses der Synode der Evangelischen Kirche, der bald 80 Jahre alt wird. Sonntag wie gewohnt um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.